Das ist der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel, heute mit einem großen Brecht hat Recht Spezial. Von einem Menschen kannst du zum Beispiel so viel erwarten, von einem anderen so viel und von einem dritten nur so viel. Du darfst nie beleidigt oder enttäuscht sein, wenn deine Vorstellungen nicht erfüllt werden. Dann hast du Vorurteile gehabt. Wenn du einen Menschen hast, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst, dann hast du viel. Zwei solcher Menschen gibt es nicht. Wir versuchen uns jetzt aufeinander zu verlassen, nämlich Fischer und Göbel und natürlich auf Elvis Costello. Hier ist Every Day I Write a Book. Elvis Costello hier im Marabu Flashback, dem großen Brecht hat Recht Spezial. Vor Elvis Costello, Fischer, was haben wir da von dir gehört? Was hast du da vorgelesen? Das war eine kleine Erinnerung von Ruth Berlau über Brecht. Wir haben ihre Erinnerungen hier in die Sendung mit hineingebracht. Und Ruth Berlau war eine gute Freundin, immerhin gut genug, dass die beiden ein Kind zusammen gehabt haben, was dann allerdings nicht auf die Welt kam. Also eine seiner zahlreichen Geliebten, um es mal ganz kurz zu machen. Wir haben uns als Musik für diese Sendung vor allem Künstler herausgesucht, die man als Songpoeten bezeichnen könnte. Pop-Künstler und Rock-Künstler, die sehr viel Wert auf ihre Texte legen. Ein Prototyp davon ist sicher Leonard Cohen. Hier ist sein Song for Isaac aus dem Album Songs for Moon. Door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. then he threw the bottle over. Broke a minute later, and he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war. Leonard Cohen auf Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der Flashback mit Fischer und Göbel. Brecht hat recht. Und jetzt eine große Story. Genau, David Bowie ist auch einer, den man als Songwriter bezeichnen kann, mit Fug und Recht. Er hat auch immer sehr, sehr viel Wert auf seine Texte gelegt. Einer seiner großen ersten Erfolge und eine großartige Story, hört mal auf den Text, ist natürlich Space Oddity. Hier ist die Geschichte von Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. We'll be right back. Brecht hat recht, unser Marabu-Special, unser Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Aber auch hier hieß es wieder mal, keiner ohne Bowie, kein Flashback ohne Bowie, die Geschichte von Major Tom. Und jetzt die Ballade einer Judenhure. Ja, genau, von Brecht, die Ballade von der Judenhure Mari Sanders. In Nürnberg machten sie ein Gesetz, darüber weinte manches Weib, das mit dem falschen Mann im Bett lag. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Marie Sanders, dein Geliebter, hat zu schwarzes Haar. Besser du bist heute zu ihm nicht mehr, wie du zu ihm gestern warst. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Mutter, gib mir den Schlüssel, es ist alles halb so schlimm. Der Mond sieht aus wie immer. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute Nacht. Eines Morgens früh um 9 Uhr fuhr sie durch die Stadt, im Hemd um den Hals ein Schild, das Haar geschoren, die Gasse johlte, sie blickte kalt. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, der Streicher spricht heute Nacht. Großer Gott, wenn sie ein Ohr hätten, wüssten sie, was man mit ihnen macht. Von einer Ballade zur nächsten, Ballad of a Thin Man, hier ist Bob Dylan. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now, and you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is, do you, Mr. Jones? Im Maribu-Flashback mit Fischer und Göbel, Europe's Alternative Music, heute mit einem großen Brecht hat recht Spezial. Wir kommen jetzt zur Liebeslyrik von Brecht. Marcel Reich-Ranicki hat ja Brecht mal einen der fünf größten Lyriker des 20. Jahrhunderts genannt. Den Beweis treten Fischer und Göbel jetzt an. Wir haben uns vorher überlegt, wer liest welches Liebesgedicht und haben uns entschieden, Fischer ist für das Zarte zuständig, Göbel für das Grobe. Na ja, dann mache ich mal. Liebeslied aus einer schlechten Zeit. Wir waren miteinander nicht befreundet, doch haben wir einander beigewohnt. Als wir einander in den Armen lagen, waren wir einander fremder als der Mond. Und treffen wir uns heute auf dem Markte, wir könnten uns um ein paar Fische schlagen. Wir waren miteinander nicht befreundet, als wir einander in den Armen lagen. Soweit das Zarte. Kommen wir jetzt zum Groben. Sauna und Beischlaf. Am besten fickt man erst und badet dann. Du wartest, bis sie sich zum Eimer bückt, besiehst den nackten Hintern leicht entzückt und langst sie durch die Schenkel spielend an. Du hältst sie in der Stellung, jedoch später sei es ihr erlaubt, sich auf den Schwanz zu setzen. Wünscht sie, die Fotze aufwärts sich zu netzen, dann freilich nach der Sitte unserer Väter dient sie beim Bad. Sie macht die Ziegel zischen im schnellen Guss, das Wasser hat zu kochen, und peitscht dich rot mit zarten Birkenreisern, und so allmählich in den immer heißern balsamischen Dampf lässt du dich ganz erfrischen und schwitzt dir das Geficke aus den Knochen. Brecht hat recht. Lover in a dangerous time. Hier ist Bruce Cockburn. One day you're waiting for the sky to fall. Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel dreht sich heute alles, oder besser gesagt fast alles, um Brecht, denn wir haben auch dazu passende Musik herausgesucht. Gleich gibt es noch die Erinnerungen von Rute Berlau über Brecht, aber zuvor drei deutsche Künstler, die auch auf ihre Texte sehr großen Wert legen. Sven Regener mit seiner Band Element of Crime, Blaulicht und Zwielicht, einer der frühen Nummern von Element of Crime, der frühen deutschen Nummern. Im Anschluss der ostdeutsche Chansonnier Jürgen Walter mit Der Mann, der vor mir lebte, und passend dazu das Haus, wo ich wohne. Das ist Reinhard Lacomi. Und ein kleines bisschen Bauch. Der Mond ist blass und wässrig, ihre Lippen sind es auch. Von draußen kommt ein Zwitscher, kleiner Vogel fliegt. Blaulicht und Zwielicht und ein kleines bisschen Krieg. Ja, ja, ja, ich liebe dich. Der Wodka blass und wässrig, die Köpfe abgeknickt. Von draußen kommt ein Zwitscher, kleiner Vogel fliegt. Blaulicht und Zwielicht und ein kleines bisschen Krieg. Ja, ja, ja, ich liebe dich. Kleiner Vogel bleibt, Blaulicht und Zwielicht und ein bisschen Zeit vertreibt. Ja, ja, ja, ja, ich liebe dich. Ja, ja, ja, ja, ich liebe dich. Haus. Hier kam er zur Welt ins Leben, hauchte es hier aus. Geboren im Jahre 7, als nicht erwünschtes achtes Kind. 3 sind nur geblieben, war kaum Milch und Brot im Spind. Der Mann, der vor mir lebte, hier in diesem alten Bau, hatte zu viel Pech, sagt man, und dann die böse Frau. Sie stritten 30 Jahre, er war 8 davon im Krieg. Als er heimkam, ging's so weiter, immer ohne Sieg. Der Mann, der vor mir lebte, in den alten Mauern hing, konnte niemand was erklären, höchstens mal beim Bier. Sie hatten keine Kinder, die Verwandtschaft rausgegraut. So war das Einzige, was lebte, ihr Hund, der hat gejault. Der Mann, der vor mir lebte, hier in diesem alten Haus. Hier kam er zur Welt, ins Leben, hauchte es hier aus. Was immer ich da tue und so viel ich renoviere, eine Art von kalter Ruhe bleibt in Räumen hier. Die alten Fotos zeigen, seine Augen waren als Kind wie heutzutage die Augen der ganz Alten nicht sind. Der Mann, der vor mir lebte, passte ganz zur alten Zeit. Ich mag ihn nicht und merke doch, er tut mir bitter leid. Mir scheint, für ihn war Liebe alles andere als ein Brand. Kann sein, dass ich mich irre, ich hab ihn nicht gekannt und kann nichts von ihm sagen, er war tot, bevor ich kam. Und erst mal seine Fotos von meinen Wänden nahm. Radio Marabu! Flashback! So ein grämlicher Brückliger, Altbauzwerg. Davon gibt's noch viele im Prenzlauer Berg. Über'n Hof drei Treppen im Hinterhaus, da ruh ich mich auf den Lorbeeren aus. Ne Stube mit Küche, Korridor, Klo, das ist mein Apartment, da haus ich nun so. Das Klo, das ist innen, das ist schon enorm. Da sitz ich und grüble über Inhalt und Form. Das Haus, wo ich wohne, ist wirklich nicht schön. Ich glaube, die Leute sehen mich viel lieber gehen. Weil ich Musik mach, das nehmen sie mir krumm und hecheln und nörgeln an mir herum. Wenn ich mal tagsüber ne Taste anschlag, klopft unten schon Müller, der schläft am Tag. Und abends bummt Schulze gleich nebenan. Ich stör sie beim Fernsehen, der Krimi fängt an. Und ich frag mich, warum er mir die Brötchen nicht gönnt. Das Klavier, das ist mein Produktionsinstrument. Bum, bum, bum. Ich hab doch nen Chor, ein Konzert zwei Stunden, man sieht doch ein, dass Wilder probiert und einstudiert sein. Die Grünen und denken, das ist ein Hahn, bei dem geht's doch so wie im Liebesroman. Also gut, wenn Sie meinen, dann kommen Sie mal rein. Was wollen Sie nun auch nicht, dazu sind Sie zu fein. Das Haus, wo ich wohne, drückt mir aufs Gemüt. Davon könnt ich singen, nicht nur ein Lied. Denn als ich so grad dieses Ding komponier, da klingeln die Kinder schon an meiner Tür. Guten Tag, Onkel Lucky, ein Autogramm. Dann singst du wieder im Fernsehprogramm. Na kommt schon, ihr Geister, hier ist ein Bild. Und wehe, ihr schreit auf dem Hof so wild. Ich mach hier ein Liedchen, da kommt ihr dran vor. Da waren sie ganz leise und waren ganz ohr. Das Haus, wo ich wohne, das steht nicht mehr lang. Es gibt ja bekanntlich ein Neubauprogramm. Bis 1990, so sagt die Partei, sind wir alle wohnraumsorgenfrei. Damit sowas wie diesmal nicht wieder passiert, wird für Musiker gleich ein Block reserviert. Dann können wir spielen, solange wir wollen, und keiner verlangt, dass wir leise sein sollen. Da seht ihr, ich mecker nicht, wenn ich was sag. Ich mach immer zugleich auch nen Verbesserungsvorschlag. Tolle deutsche Texter. Element of Crime, Jürgen Walter und Reinhard Lacomi. Und jetzt zurück zu Brecht hat recht. Ich habe in den letzten Wochen die Erinnerungen von Ruth Berlau gelesen mit großem Interesse. Und da kann man viel erfahren über Brecht und vielleicht bereichert es euch auch. Was brauchte Brecht unbedingt? Ruth Berlau hat nämlich so eine Aufstellung hier gemacht. Was er brauchte, da steht viele Tische, Schreibmaschine, Leselampe, Licht, schönes Schreibmaschinenpapier, Scheren zum Bilderausschneiden, Klebstoff zum Montieren. Ja, und was hatte Brecht gern? Alte Kupfersachen, alte Uhren, schöne Pfeifen, Bauernbestecke, alte Messer, alte chinesische Teppiche. Ja, und was trank er gern? Unter Trinken finden wir Zitronensaft morgens, mittags und nachts, Bier in der abendlichen Stille, endlich ganz allein, Whisky aber nur im Londoner Nebel, Tee für die Gäste, nie und nimmer Wasser, Schnaps notgedrungen mit verzogenem Gesicht gegen beginnende Erkältungen, bei Champagner schlief der Meister ein. Ja, was hat er dazu gegessen? Er hat im Frühjahr die jungen Kartoffeln geschätzt, Spargel mit Essig und Öl, Karpfen, Rindfleischsuppe, Spätzle, Klöße, Meerrettich, Käse jeder Sorte und jeder Menge, Himbeeren, Himbeeren und nochmals Himbeeren. Brechts Lobwörter. Normal, freundlich, nützlich, hilfsbereit, begabt, lustig, echt. Und seine Schimpfwörter waren korrupt, verkauft, Ausbeuter, undialektisch, unmarxistisch. Ja, das führt uns direkt hin zum politischen Brecht. Genau, jetzt wird's politisch. Gleich geht's um seine großen Theaterstücke, die ja sehr, sehr politisch sind. Zuvor noch Peter Licht, der neue Mensch, einer der politischsten Künstler unserer Zeit. Du stehst auf der Mauer, der Blick geht ins Tal, Staudamm steht, es staut sich was an. Es ist so, wie es scheint, der Himmel ist blau. Sonne hell, es ist so, wie es scheint, der Damm, die Mauer, der Stau, das Wasser, die Segel in der Ferne, das Wasser hell, der Blick frei, du auf der Mauer, der Blick

Nein, ich sehe ihre Blicke scheu werden, ich sehe sie die Löffel auf ihre Herdplatte sinken, ich sehe, wie sie sich verraten und betrogen fühlen. Es liegt also kein Auge auf uns, sagen sie. Wir müssen nach uns selber sehen, ungelehrt, alt und verbraucht, wie wir sind. Niemand hat uns eine Rolle zugedacht, außer dieser irdischen, jämmerlichen auf einem winzigen Gestirn, das ganz unselbstständig ist, um das sich nichts dreht. Kein Sinn liegt in unserem Elend, Hunger ist eben nicht gegessen haben, keine Kraftprobe, Anstrengung ist eben sich bücken und schleppen, kein Verdienst. Verstehen Sie da, dass ich aus dem Dekret der heiligen Kongregation ein edles mütterliches Mitleid, eine große Seelengüte herauslese? Großer Text im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, Brecht hat recht, Spezial. When one voice rules the nation, just because they're top of the pile, doesn't mean their vision is the clearest. The voices of the people are falling on deaf ears. Now politicians all become careerists. They must declare their interests, but not their company cars. Is there more to a seat in Parliament than sitting on your ass? And the best of all this bad bunch is shouting to be heard above the sound of ideologies clashing. Outside the patient millions put them into power, expect a little more back for their taxes. Like school books, beds in hospitals, and peace in our bloody time, all they get is old men grinding axes, who've built their private fortunes on the things they can rely. The courts, the secret handshake, the stock exchange, and the old school tie. For God and Queen and country, all things they justify, above the sound of ideologies clashing. God bless the civil service, the nation's saving grace. While we expect democracy, they're laughing in our face. And although our cries get louder, laughter gets louder still, above the sound of ideologies clashing, above the sound of ideologies, above the sound of ideologies, above the sound of ideologies clashing. Einer der politischsten Künstler aus England, Ideology, Billy Bragg, war das in unserem Flashback zum Thema Brecht hat recht. Wir kommen zu seinen großen politischen Theaterstücken. Eins meiner Lieblingsstücke, der kaukasische Kreidekreis. Und darin geht es um zwei Mütter, die sich um ein Kind streiten. Beide wollen es haben und behaupten, es ist ihrs. Und bei Brecht hat ein korrupter Richter dafür, darüber zu entscheiden. Und das Stück endet mit diesen weisen Worten. Ihr aber, ihr Zuhörer der Geschichte vom Kreidekreis, nehmt zur Kenntnis die Meinung der Alten. Dass da gehören soll, was da ist, denen, die für es gut sind. Also die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen. Die Wagen den guten fahren, damit gut gefahren wird. Und das Tal den Bewässern, damit es Frucht bringt. Ja, der Richter Aztag spricht das Kind nicht der leiblichen Mutter zu, sondern der jungen Frau, der Hauptdarstellerin, die sich um das Kind gekümmert hat.

doch wir haben die Heimat nicht verloren. Unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade. Unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität. Hoffentlich nimmt sich unsere Anna auch zusammen. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Sie war ja immer etwas eigen und bequem. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Und wenn man die nicht aus dem Bett herauswarf. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Dann stand das faule Stück nicht auf am Morgen. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Andererseits ist ja unsere Anna ein sehr aufmerksames Kind. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Sie war immer folgsam und den Eltern treu ergeben. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. So wird sie es, wir wollen hoffen. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Nicht am nötigen Fleiße fehlen lassen in der Fremde. Bis sie gang ist aller Last am Anfang. Hans Busch und Lotte Linja im Großen Brecht hat Recht Spezial auf Radio Marabu mit Fischer und Göbel. Faulheit aus den sieben Todsünden, Lotte Linja geschrieben von Hans Eisler, langjähriger musikalischer Partner von Bertolt Brecht. Und Brechts letzte Worte zu Eisler 1956, kurz vor Brechts Tod: Entschuldige, ich habe nicht genug getan für deine große Musik. Wir hoffen, wir haben heute genug getan für Brecht und auch für große Musik. Tracy Chapman zum Schluss noch, Talking About a Revolution. Tschüss. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution sounds just like, who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run? Talking about a revolution. It's finally the table